In Westdeutschland desertieren monatlich mehr als 150 amerikanische Soldaten. Einer von ihnen war der Indianer Petit. Auch ihm konnte geholfen werden. Petit aus Arizona, von dem Stamme der Apachen, lebte ziemlich gut in Cape Town, Germany. War GI und bei der Army, na und Sehnsucht nach den Staaten hatte Petit der Apache einzig nie. Nur im Herbst, wenn Vögel schrien, über Cape Town südwärts zogen, sagte Petit manchmal leise zu sich auf. Und dann trank er sehr viel Bourbon, stieg in seinen alten Chrysler und vorüber nach Karlsruhe in den Puff. Petit, Petit, das hat dem Petit gut getan, das hat dem Petit gut getan. Im Jahre 66, als die Vögel wieder schrien, sollte Petit mit den anderen nach Vietnam. Petit sagte leise auf, trank sehr viel Bourbon und war voll, als er um Mitternacht in Karlsruhe ankam. Und es war die rote Rita, die versteckte ihn im Wandschrank. Denn der CIA, der zögert sicher nicht. Doch die suchten nicht sehr lange, denn die Mädchen sprangen ihnen gleich mit ihren nackten Ärschen ins Gesicht. Petit, Petit, das hat dem Petit gut getan, das hat dem Petit gut getan. Und die rote Rita brachte Piet in ihrem roten Porsche aus dem Haus der Freude und der Stadt hinaus. Und im Pfälzerwald gibt's Männer und die Rita kennt die Männer und die kennen sich in vielen Dingen aus. Über Frankreichs grüner Grenze ziehen im Herbst viel bunte Vögel und die wollen an das warme Mittelmeer. Und auch Petit der Apache zog mit ihnen und er glich dem Bauer Flimli aus dem krummen Elsersee. Petit, Petit, das hat dem Petit gut getan, das hat dem Petit gut getan. Und was ist aus ihm geworden? Petit zog nicht lange weiter. Einer Bauernwitwe fehlte auch der Mann. Na und Petit kennt die Erde, kennt die Tiere, kennt die Weiber. Und jetzt baut er Futtermais in Frankreich an. Manchmal spielt er mit den Kindern Indianer und erzählt dann von dem roten Adler und dem weißen Hund. Als er mal im Radio hörte, wie viel GIs täglich fallen, schob er sich grinsend ein Stück Käse in den Mund. Petit, Petit, das hat dem Petit gut getan, das hat dem Petit gut getan.